herrlich widerlich. Ab dem Alter von 3 Jahren werden Kinder empfindlich für alles, was sie an Exkremente oder an Verrottung erinnert, und ekeln sich plötzlich vor Speisen wie Fleisch, Käse, Rosinen oder getrockneten Tomaten. Manchmal spielt dabei die Konsistenz eine Rolle, wie bei Pilzen oder Marzipan. Und manchmal sind es Aussehen und Konsistenz gemeinsam, wie beim Lapskaus, einem Brei aus Rindfleisch, Matjeshering, roter Beete und Speck, der in Schweineschmalz gedünstet und danach in Gurkenwasser gekocht wird. Nicht ganz ideal für den Kindergeburtstag. Speisen können köstlich oder widerlich sein, je nach Perspektive. In diesem delikaten Zwiespalt befinden sich nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Die Gastronomie reagiert auf dieses Dilemma, indem sie Beschönigungen verwendet, wie Ragout fin statt Eintopf aus Innereien oder Bregenwurst statt gekochte Hirnmasse in einer Dünndarmhülle. Außerdem schneiden Köche Fleisch meist so, dass man den Ursprung nicht erkennen kann. Nur Fisch wird bevorzugt am Stück serviert, sodass es passieren kann, dass die trüben Augen einer gebratenen Forelle dem Gast den Appetit verderben. Stichwort Augen. Weltweit verzehren Menschen äußerst selten Tiere, die ihnen emotional nahestehen wie ihre Haustiere, und selten solche, die ihnen physiologisch nahe sind wie Affen. In Europa stellen Kaninchen eine der wenigen Ausnahmen von dieser Regel dar, weil sie sowohl Haus- als auch Nutztiere sind. In einigen Regionen von China sind es Hunde, die eher als Wildtiere, denn als treue Freunde des Menschen gelten. Wer meint, es sei barbarisch, Hunde zu essen, muss sich fragen, wie man puschelige Häschen niedlich finden und gleichzeitig toskanischen Kaninchenschmorbraten essen kann. Im Übrigen ist in Deutschland Hundeschlachtung erst seit 1986 verboten.